Heraus in eure Schatten, ewig rege Wipfel des heiligen Hains, hinein ins Heiligtum der Göttin, der ich diene, tret ich mit immer neuem Schauer, und meine Seele gewöhnt sich nicht hierher. So manche Jahre wohn ich hier unter euch verborgen, und immer bin ich, wie im ersten, fremd. Denn mein Verlangen steht hinüber nach dem schönen Land der Griechen. Und immer möcht ich übers Meer hinüber das Schicksal meiner vielgeliebten teilen. Weh dem, der fern von Eltern und Geschwistern ein einsam Leben führt. Der Frauenzustand ist der schlimmste vor allen Menschen. Des Weibes Glück ist eng gebunden. Sie dankt ihr Wohl stets anderm, öfters Fremden. Hier an dieser heiligen Stätte hält Thoas mich in ehrenvoller Sklaverei. Wie schwer wird mir's dir wider Willen dienen, ewig reine Göttin, Retterin, dir sollte mein Leben zu ewigem Dienste geweiht sein. Auch hab ich stets auf dich gehofft und hoffe noch, Diane, die du mich verstoßene Tochter des größten Königs in deinen heiligen, sanften Arm genommen. Ja, Tochter Jovis, hast du den Mann, dessen Tochter du fordertest, hast du den göttergleichen Agamemnon, der dir sein Liebstes zum Altare brachte, hast du den glücklich von dem Felde der umgewandten Troja mit Ruhm nach seinem Vaterlande zurückbegleitet? Hast du meine Geschwister, Elektren und Oresten, den Knaben, und unsere Mutter, ihm zu Hause den schönsten Schatz bewahret? So rette mich, die du vom Tode gerettet, auch von dem Leben hier, dem zweiten Tod. Arkas erscheint. Der König, der mich sendet, entbeut der Priesterin Dianen seinen Gruß. Es naht der Tag, da Tauris seiner Göttin für wunderbare neue Siege dankt. Ich komme von dem König und dem Heer, dir sie zu melden. Wir sind bereit. Und unsere Göttin sieht willkommenem Opfer von Thoas Hand mit Gnadenblick entgegen. O fänd ich auch den Blick der Priesterin, der Werten, vielgeehrten, deinen Blick, o heilige Jungfrau, leuchtender, uns allen gutes Zeichen. Dennoch bedeckt der Gram geheimnisvoll dein Innerstes. Vergebens harren wir auf irgendein lächelnd Vertrauen. Solang ich dich an dieser Stätte kenne, ist dies der Blick, vor dem ich immer schaudere. Und wie mit Eisenbanden ist deine Seele ins Innerste des Busens angeschmiedet. Wie's der Vertriebenen, der Verwaisten ziemt? Scheinst du dir hier vertrieben und verwaist? Die süßeste Fremde ist nicht Vaterland. Und dir ist Vaterland mehr als die Fremde fremd. Dies ist's, warum mein blutend Herz nicht heilt. Wenn du dich so unglücklich nennst, so darf ich dich auch wohl undankbar nennen. Dank habt ihr stets, auch nicht den schönen Dank, um dessen Willen man die Wohltat tut. Ich meine Fröhlichkeit und das zufriedene Leben, seitdem du dich durch ein geheimes Schicksal vor so viel Jahren hier im Tempel fandst, nahm Thoas dich als ein Geschenk der Göttin mit Ehrfurcht und mit seltener Freundschaft auf. Und dieses Ufer war dir freundlich, das sonst jedem Fremden von alters her voll Angst und Grausens ist, weil vor dir niemand unser Reich betrat, der an den Stufen Dianens nicht als unvermeidlich Opfer blutete. Der freie Atem macht das Leben nicht allein. Glaubst du, es ließe sich ein fröhlich Leben führen, wenn diese Tage, die man unnütz durchschleicht, nur Vorbereitung zu jenem Schattenleben sind, das an dem Ufer Lethes die Trauerschar der Abgeschiedenen feiert? Unnütz sein ist tot sein. Meist ist das des Weibes Schicksal. Und vor allem meins. Den edlen Stolz, dass du dich unnütz nennst, verzeih ich dir, so sehr ich ihn bedaure. Er raubt dir den Genuss des Lebens. Du hast hier nichts getan seit deiner Ankunft? Wer hat des Königs trüben Sinn erheitert? Wer hat das harte Gesetz, das am Altare Dianens jeder Fremde sein Leben blutend lässt, von Jahr zu Jahr mit sanfter Überredung aufgehalten und die Unglücklichen aus dem gewissen Tod ins liebe Vaterland so oft zurückgeschickt? Fühlt nicht jeglicher ein besser Los, seitdem der raue Sinn des Königs mild durch deinen göttergleichen heiligen Rat sich bildet? Das nennst du unnütz. Wenn von deinem Wesen auf Tausende herab ein Balsam träufelt? Wenn du dem Volk, zu dem ein Gott dich führte, des neuen Glückes ewige Quelle wirst? Das Wenige wird leicht hinweggeschlungen, wenn man, wie viel noch übrig bleibt, empfindet. Der König hat beschlossen, heute mit dir zu reden. Ich bitte dich, mach's ihm leicht. Du ängstest mich. Oft bin ich schon dem Antrag, den ich fürchtete, mühselig ausgewichen. Sei klug und denke, was du tust. Seitdem der König seinen Sohn verloren, scheint er keinem von uns mehr recht zu trauen. Die jungen Edlen seines Volks sieht er missgünstig an und fürchtet sich vor einem einsamen, hilflosen Alter. Wir sehen, er wirft Gedanken in sich um. Geh ihm gefällig halbwegs entgegen. Soll ich beschleunigen, was mich bedroht? Willst du sein Werben eine Drohung nennen? Es ist und mir die schrecklichste von allen. Warum verschweigst du deine Herkunft ihm? Weil einer Priesterin Geheimnis ziemt. Dem Könige soll nichts Geheimnis sein. Und ob er's gleich nicht fordert, fühlt er's doch und fühlt es hoch, dass du sorgfältig dich vor ihm verwahrst. Sag mir, ist er unmutig gegen mich? Er scheint's zu sein. Zwar spricht er nichts von dir, doch habe ich bei ganz fremdem Anlass aus hingeworfenen Worten gespürt, dass es in seiner Seele gärt. Oh, überlass ihn nicht sich selbst. Wie? Sind der König, was kein Mann, der seinen Namen liebt, noch die Olympia verehrt, die je denken soll, sind er mich mit Gewalt von dem Altare in sein verhasstes Bett zu ziehen? Sei ruhig. Solche rasche Jünglingstat herrscht nicht in Thoas Blut. Allein, ich fürchte, harten Schluss von ihm und unaufhaltsam dessen Vollendung, denn seine Seele ist fest und unbeweglich. Oh, sag mir, was dir weiter noch bekannt ist. Erfahr's von ihm. Ich sehe den König kommen. Arkas ab. Thoas erscheint. Diana segne dich mit königlichen Gütern, mit Sieg und Ruhm und Reichtum. Der Ruhm des Menschen hat enge Grenzen. Und den Reichtum genießt oft der Besitzer nicht. Der hat's am besten, König oder geringer, dem's zu Hause wohl geht. Es wird die Nachricht zu dir kommen sein, dass in der Schlacht mit meinen Nachbarn ich meinen einzigen letzten Sohn verloren. Solang die Rache noch meinen Geist besaß, empfand ich nicht den Schmerz. Nicht wie leer es um den Beraubten sei. Doch jetzt, da ich ihr Reich von Grund aus umgekehrt, bleibt mir zu Hause nichts, was mich ergötze. Mein Volk scheint nur mit Unmut einem Einsamen zu folgen. Denn wo nicht Hoffnung ist, da bleibt kein Leben und kein Zutrauen. Nun komme ich hierher in diesen Tempel, wo ich so oft um Sieg gebeten und für Sieg gedankt, mit einem Verlangen, das schon alt in meiner Seele ist, und wünsche, zum Segen mir und meinem Volke, dich als Braut in meine Wohnung einzuführen. Der Unbekannten, Flüchtigen, bietst du zu große Ehre, o König. Ich habe nichts gewünscht an diesem Ufer als Schutz und gute Ruhe, die du mir gabst. Dass du dich in das Geheimnis deiner Ankunft vor mir gleich einem Fremden stets sorgfältig hüllest, wird unter keinem Volke wohl gebilliget werden. Wir sind hier weder gastfrei noch glimpflich gegen die Fremden. Das Gesetz verbietet's. Und die Not. Allein von dir, die sich des rühmen kann, warum vergebens an dem rauen Ufer der Fremde seufzt. Von dir konnte ich's erwarten. Man ehrt den Wirt freiwillig mit Vertrauen. Wenn du wüsstest, wer ich bin, welch eine Verwünschte du nährst und schützest, würdest du dich entsetzen vor der Götterzorn. Was auch der Rat der Götter mit dir sei und was sie dir und deinem Haus gedenken, sehe ich doch nicht am Segen, den sie mir, seitdem ich dich gastfreundlich aufnahm, gewähren, dass ich an dir ein schuldvoll verruchtes Haupt beschütze. Der Segen kommt um deiner Wohltat, nicht um meinetwillen. Was man Verruchten tut, wird nicht gesegnet. Drum sprich, ich fordere jetzt das Weigands Ende. Denn du hast mit keinem ungerechten Manne zu tun. Ist so, dass du nach Hause Rückkehr hoffen kannst, so spreche ich dich von aller Forderung los. Doch ist der Weg dir ganz versperrt und ist dein Stamm durch irgendein ungeheures Unheil ausgelöscht, so bist du mein. Durch mehr als ein Gesetz. Sprich, und ich halte Wort. Ungern löst sich die Zunge, ein lang verschwiegenes Geheimnis zu entdecken. Ich bin aus Tantals merkwürdigem Geschlecht. Groß ist der Anfang und voll Erwartung. Dies ist Tantal, von dem Sie sagen, die Götter haben ihn ihrer Tafel, ihres Umgangs und Rates wert geachtet? So ist. Doch Götter sollten nicht mit Menschen wandeln. Das sterbliche Geschlecht ist viel zu schwach, in dieser Ungleichheit sich gleich zu halten. Übermut und Untreu stürzten ihn von Jovis Tisch. Pelops, sein Sohn, raubt durch Verräterei dem Önomaus Leben und Tochter, die schöne Hippodamie. Aus ihnen entspringen Thyest und Atreus, denen noch ein Bruder aus einem anderen Bette des Pelops im Wege steht, Chrysipp annahmen. Sie führen einen Anschlag auf sein Leben aus und der erzürnte Vater fordert verdachtvoll von Hippodamien ihres Stiefsohnes Blut. Und sie entleibt sich selbst. Atreus und Thyest beherrschten nach ihres Vaters Tod gemeinschaftlich das Reich. Nicht lange, so entehrt Thyest des Bruders Bett und Atreus sich zu rächen, vertreibt ihn von dem Reich. Thyest, der tückisch lange schon einen Sohn des Bruders entwandt und für den seinen auferzogen hatte, schickt diesen Sohn, sein Name war Plisthenes, dass er dem Atreus nach dem Leben stehe und seinen eigenen Vater im Oheim ermorden sollte. Es wird entdeckt und Atreus tötet den gesandten Mörder, wähnend, er töte seines Bruders Sohn. Zu spät entdeckt er, wen er umgebracht. Und an dem Bruder sich zu rächen, sinnt er still auf unerhörte Taten. Versöhnt stellt er sich an und lockt Thyesten mit seinen beiden Söhnen zurück ins Reich. Er greift die armen Knaben und schlachtet sie heimlich und setzt sie ihrem Vater zur schaudervollen Speise vor. Und da Thyest an seinem eigenen Fleische sich gesättiget, wirft Atreus, der Entsetzliche, ihm Haupt und Füße der Erschlagenen hin. Du wendest schaudernd dein Gesicht. Atreus zeugte Agamemnon und dieser mich mit Klytämnestren. Einige Rast schien im Hause Tantals gewähret zu sein. Ruhig waren unsere Hallen, als ich heranwuchs und mit mir eine Schwester, Elektra. Eine Weile war dem Vater ein Sohn versagt. Und kaum war gnädig dieser Wunsch erfüllt, dass meine Mutter einen Knaben brachte, sie nannten ihn Orest, als neues Übel schon bereitet war. Auch hierher ist der Ruf des Kriegs erschollen, den alle Fürsten Griechenlands vor Trojens Mauren mit unerhörter Macht getragen. Ob er noch dauret oder die Stadt verderbt ist, hab ich nie vernommen. Dahin führte mein Vater der Griechen versammelt her. In Aulis harrten sie vergebens auf günstigen Wind. Diana, auf meinen Vater erzürnt, hielt ihn zurück und fordert durch Kalchas Mund zum Opfer des Königs älteste Tochter. Mich. Sie lockten meine Mutter listig mit mir ins Lager, zwangen mich vor den Altar, wo die Göttin barmherzig mich vom Tode errettete. Und wundervoll hierher versetzte. Iphigenie, Agamemnons und Klytämnestrens Tochter ist's, die mit dir spricht. Der Königstochter kann ich nicht mehr als der Vertriebenen Ehre geben. Auch jetzt so wiederhole ich meinen Antrag. Folge mir und teile, was ich habe. Wie darf ich diesen Schritt, o König, wagen? Hat nicht die Göttin, die mich rettete, ein ganzes Recht auf mein geweihtes Leben? Wenn ich hier bleiben sollte, bat ich sie längst um Zeichen. Das Zeichen ist, dass du noch hier verweilst. Such solche Ausflucht nicht ängstlich auf. Man spricht vergebens viel, wenn man versagen will. Der andere hört von allem nur das Nein. Es sind nicht Worte, leer und künstlich scheinend zusammengesetzt. Ich habe nichts gesagt, als was mein Geist mich hieß. Soll ich nicht meinen Vater gern und meine Mutter wiedersehen? So kehr zurück. Tu, was dein Herz dich heißt und höre nicht auf die Stimme guten Rates und der Vernunft. Sei ganz ein Weib und gib dich hin dem Trieb, der zügellos dich dahin und dorthin reißt, unerschüttert. Wie Felsen ist ein Weib, das einmal nicht liebt. Schilt nicht, o König, unser arm Geschlecht. Das, was du an mir tadelst, sind alle unsere Waffen. Glaub mir, darin bin ich, dir vorzuziehen, dass ich dein Glück mehr als du selber kenne. Ich bin ein Mensch. Und besser ist's, wir enden. Drum sei mein Wort denn fest. Sei Priesterin Dianens, wie sie dich auserkoren. Und mir verzeih die Göttin, dass ich bisher mit Unrecht und oft mit innerem Vorwurf die alten Opfer ihr vorenthalten habe. Kein Fremder landet glücklich an unserem Ufer. Von alters her ist ihm der Tod gewiss. Nur du hast mich bisher mit einer Freundlichkeit, in der ich bald die Liebe einer Tochter, bald einer stillen Braut zu sehen mich freute, zurückgehalten und mich bewegt, zum Schaden vielleicht mir und den meinen, sie zu entlassen. Oft hat mein Volk gemurrt und ich hab's nicht geachtet. Nun schiebt die Menge den Verlust des Sohnes mir auf den Zorn der Göttin. Länger halt ich sie nicht um deinetwillen. Um meinetwillen hab ich's nie gefordert. Es ist ein Missverstand, wenn man die himmlischen blutgierig glaubt. Tue deine Pflicht, ich werde die meine tun. Zwei Fremde, die wir in den Höhlen an der See versteckt gefunden und die nichts Gutes meinem Lande bringen, halt ich gefangen. Mit diesen empfange deine Göttin ihr erstes, rechtes, lang entbehrtes Opfer wieder. Ich sende sie hierher. Du weißt den Dienst. Gnädige Retterin, enthalte vom Blut meine Hände, denn es bringt keinen Segen.